Manchmal schauen wir uns um, aber der Weg hinter uns liegt leer und gleißend im Morgenlicht. Die Stämme zu beiden Seiten wie eine Wand, auch wenn es keine ist. Hier, sage ich zu Vito und drücke ihm im Gehen den Zettel in die Hand. Das ist, weil sie denken, dass die Tschechen alles verbockt haben, weil sie die Staustufen geöffnet haben. Ich weiß, sage ich, aber es stimmt nicht. Ja, aber es ist einfacher so, sagt Vito. Wenn du jemanden hast, ist es einfacher. Die Kleine läuft uns entgegen. Wir erzählen, wo wir gewesen sind, wie schnell die Elbe ist. Aber den Mann erwähne ich nicht, genauso wenig wie den Zettel. Ein paar Leute stehen draußen in Grüppchen zusammen und rauchen. Ab und zu schaut jemand herüber, aber die Batikfrau sehe ich nicht und die Schiebermütze auch nicht. Es sind andere Leute. Manchmal kommt einer und manchmal geht einer. Siehst du die? Frage ich Jan. Die feiern was, sagt er, aber er dreht sich immer wieder zur Straße hin. Ich will Christina nicht beunruhigen. Sie hat sich in den hintersten Winkel des Gartens zurückgezogen, liest oder schläft. Auch Vito bleibt in seinem Zimmer. Ich sitze mit Jan bei der Kleinen. Wir haben den Gartenschlauch bis zum Sandkasten gezogen und bauen an einer Murmelbahn, die sich die Kleine gewünscht hat. »Papa, du passt nicht auf«, sagt sie. Ein Hund bellt. Ich denke an den Zettel, der immer noch in meiner Hosentasche steckt. Sie stehen am Gartenzaun und schauen, ein schweigendes Spalier Leute. Wo die Büsche lichter sind, leuchten blasse Gesichter durchs Laub. Wir essen. Das Besteck klappert. Ich kann hören, wie ich schlucke. Die Kleine kaut tief über ihren Teller gebeugt, aber ihr Brot wird nicht kleiner. »Hier, nimm noch«, sage ich laut zu Jan, strecke ihm den Brotkorb hin und drehe mich zur Straße. Ich sehe, wie die Köpfe sich auf mich ausrichten. Auch die hinter den Büschen wenden sich mir zu. »Danke, mein Lieber«, sagt Jan. »Danke.« Jan redet mit Brigitte. Ein Flüstern geht durchs Spalier. Sie stehen auf der anderen Seite des Zauns, wir essen auf unserer Seite, nicht mehr und nicht weniger. Das rede ich mir ein. Christina nimmt die Kleine auf den Arm und trägt sie ins Haus. »Fürchtet sich das Kind?« »Ja, fürchtet sich.« Ich versuche mich an die Stimme vom Teich zu erinnern, aber ich weiß nicht, ob es dieselbe ist. »Das sollte sie«, sagt die Stimme. Gelächter kommt auf. Ich nehme 3 Bier aus dem Wassereimer, wir stoßen an. Aus den Flaschen rinnt der Schaum. Ich versuche, einen tiefen Zug zu nehmen. Auch Brigitte geht ins Haus. »Da verpisst sich die Nächste«, ruft eine hohe Frauenstimme, die sich vor Aufregung überschlägt. Vereinzelt wird geklatscht. Vito rückt den Stuhl weg vom Tisch, streckt lang sein Bein aus und dreht sich zum Zaun. »Ich mache jetzt mal Kino«, ruft er. Jan setzt sich neben Vito, auch ich reihe meinen Stuhl ein. Ich kneife die Augen zusammen, versuche jemanden zu erkennen. Alles Fremde. Blasse Geister. Wer weiß, woher gekommen. Müde sehen sie aus, halten sich mit aller Kraft. Vito geht auf seinen Stützen schwankend ins Haus. Als er wiederkommt, trägt er seine Prothese. »Ich bringe jetzt mal das Geschirr rein«, sagt er. »Oder will noch jemand was?« Er streckt die Hände Richtung Zaun. »Du oder du oder du!« »Nicht frech werden«, ruft einer hinter den Büschen hervor. »Sonst was?«, ruft Vito. »Sonst mischt ihr den Einbeinigen auf? Den Tschechen? Ein 4-jähriges Mädchen und alle anderen hier?« Wir tragen die Teller zurück ins Haus, die Schalen, die Gläser, den Rest Käse, Brot und Wurst. So wie der Tisch leerer wird, wird das Spalier löchrig. Ein paar Zigaretten glimmen auf. Mittlerweile wird auch gesprochen. Wir haben das Licht im Haus nicht angemacht, waschen im Dunkeln ab. Die Kleine liegt wach in unserem Bett. Christina hat sich an sie geschmiegt, hält ihre Hand und redet leise. Jan hat sich unten auf die Couch gelegt, zu seinen Füßen eine Flasche Bier und mein alter Spaten. Ich zeige Jan den Zettel. Meine Fresse, sagt er, morgen bin ich weg hier. Das wird nichts ändern, erwidere ich. Vito steht immer noch vor dem Haus. Geh schlafen, sage ich. Schlafen, dass ich nicht lache. Ich rolle uns die Isomatten neben die Eingangstür, breite die Schlafsäcke aus. Hast du Jirgi mal wieder gesehen? Ist gestorben. Hat sich zu Tode gesoffen. Hat das Nichtstun nicht ausgehalten. Vito streckt die Hand zu mir herüber. Dass wir mal wieder draußen schlafen. Wir gegen die Welt. Muss wohl so sein, sagt er und deutet auf die letzten zwei verbliebenen Gestalten. Ich weiß nicht, was ich machen soll, sag ich zu Vito. Da fragst du mich? Du hast Nerven. Es ist der 10. Tag des Hochwassers. Der Pegel ist gesunken. Die Stadt, die keine ist, taucht wieder auf. Wir haben ein Stück vom Zaun ausgehängt. Jan ist mit dem Auto in den Garten gefahren. Ein Rad habe ich noch, sagt er. Ich habe vom Zelt aus gehört, wie die Luft aus dem Reifen zischte, aber gesehen habe ich niemanden, obwohl ich so schnell aus dem Zelt stürmte, dass die Kleine munter wurde. Es muss jemand aus den Nachbarhäusern gewesen sein, sonst verschwindet man nicht so einfach. Wir machen weiter. Das Haus strahlt. Jan hat sich durch den Garten gewühlt, die verblühten Rosen verschnitten, die Büsche gestutzt. Der Zoo der Kleinen ist am Wachsen. Der Sandkasten quillt über mit Tieren, aber das Auto gefällt der Kleinen nicht. Es riecht komisch, sagt sie. Es soll weg. Draußen auf der Straße hat ein Rad ein Loch bekommen, wegen der Steine, sage ich. Aber es ist doch gar nicht gefahren, erwidert die Kleine. Sie lächelt ihr Kinderlächeln, wie sie es immer tut, wenn sie merkt, dass wir etwas verborgen halten vor ihr. Ich platze vor Langeweile, aber hinunter ins Tal gehe ich nicht. Und wenn überhaupt, dann nur für Vitos Werkstatt. Aber so nah an der Elbe ist das Wasser immer noch da und wird bleiben. Das sagen sie in den Live-Schaltungen, in die Jan versinkt. Ich weiß nicht, warum er das alles sehen will. Mach das Ding aus, sage ich. Dann trollt sich Jan, geht mit der Kleinen spielen oder lässt sich von Vito zeigen, wie man schnitzt. Ich habe Sehnsucht nach Christina, versuche ihr bei den wenigen Dingen zu helfen, die wir zu tun haben. Jetzt lass mich mal machen, sagt sie, und ich muss mir einen anderen Ort suchen. Ich will mich in den Schatten strecken und schlafen, aber ich kann nicht. Genauso wenig traue ich mich, den Umkreis unseres Hauses zu verlassen. Wie ein Bannkreis ist der Zaun, ein seltsames Gefängnis. Alle Türen weit offen, aber niemand von uns kann entkommen. Geh helfen, sagt Christina, sonst gehe ich. Sie streckt mir ihre Hände entgegen, wie um zu sagen, jetzt bist du dran, dir die Finger schmutzig zu machen. Christina will eine Antwort von mir. Nicht schwer, das zu wissen. Ob ich mich aufraffen kann. Ob ich mich ändern kann zu einem, der sich mit Haut und Haaren in die Dinge stürzt, ohne dass es einen Unterschied macht, was war oder ist. Ich fasse Christina an den Schultern und drehe sie sacht in Richtung Straße. Alle stehen sie da. Zumindest alle, die glauben, dass das Hochwasser eine Verschwörung der Tschechen ist. Und deshalb tut keiner von uns hier ein Auge zu. Und deshalb lassen wir die Kleine keinen Moment allein. Wie viele von denen hat Christina gerade gebogen? Aber ob sich einer erinnert, ist nicht zu sehen. Für mich nicht und für Christina nicht, die sich auf die Lippe beißt. Ich drücke Christina an mich, weil es das ist, was zu tun ist. Nicht auseinanderfallen. Dem Druck nicht nachgeben, mit der Kleinen spielen und lachen. Jan und Brigitte danken, dass sie unser Boot hier am Kentern hindern, Vito daran erinnern, dass er sich nicht verstecken muss und in unbeobachteten Momenten, wenn das Haus still liegt, miteinander schlafen. Wir sind wie Diebe, aber es ist unser Zaun, in den wir ein Loch schneiden, damit wir direkt hinaus auf die Felder kommen. Wir zwängen uns durch die Büsche. Die Kleine reißt sich ein wenig den Arm auf, aber ist zu tapfer, um zu weinen. Wir gehen hintereinander wie die Indianer. Ich vornweg, mit der Kleinen auf den Schultern, hinter uns Christina. Dann folgen Brigitte und Vito. Am Ende geht Jan. Unsere Schatten laufen lang und dünn neben uns. Wenn ich den Kopf drehe, sehe ich den seltsamen Zug Gestalten, der wir sind, mit den großen Rucksäcken wie Schneckenhäuser. Jan fängt an zu winken. Die Kleine winkt mit ihrem Schatten zurück. Alle machen wir etwas, werfen die Beine nach vorn, bücken uns im Gehen oder strecken die Arme über den Kopf. Die Kleine soll kichern. Nein, sie soll lachen wie vor Wochen noch. Im Wald laufen wir Slalom durch die Stämme. Ich gehe voraus, die anderen schlängeln sich hinter mir her. Wir breiten uns unter den Kiefern aus, haben alles dabei. Essen, Decken, Isomatten. Wenn uns jemand hier sitzen sähe, dann würde er denken, wir feierten ein Fest. Ja, das tun wir. Alle haben wir hierher gefunden, von wo auch immer. Wir schauen auf unser Haus. Davor immer noch das Spalier Leute. Ich muss lächeln bei dem Gedanken, dass wir geflohen sind. Das Haus offen. Jeder könnte es betreten und umhergehen, um zu sehen, was überall zu sehen ist. Ein wenig Geschirr in der Spüle, ein Buch auf dem Tisch, Gläser, offene Flaschen. So leben wir. Wir essen ohne Eile. Ich muss an die Leute vor unserem Haus denken. Gänzlich nutzlos, was sie da tun, ob wir da sind oder nicht, gänzlich nutzlos. Aber jetzt, wo wir essen hier oben, erfüllt mich eine große Heiterkeit. Stehen da vor einem Luftschloss, dem Kokon, aus dem wir entstiegen sind. Wir könnten irgendwo sein, wir alle zusammen. Wir breiten die Isomatten auf den immer noch warmen Sandstein, kriechen in die Schlafsäcke und Decken. Die ersten Sterne glimmen auf. Die Kleine liegt neben mir, hat den Schlafsack bis zur Nasenspitze gezogen. Christina erklärt der Kleinen die Sternbilder. Erst erscheint ein Stern nach dem anderen, dann sind es mit einem Blinzeln eine Handvoll, bis wie ein Nebel die Milchstraße aufzieht. Die Kleine zittert vor Aufregung. Sie will wissen, was das ist. Viele, viele Sterne nah beieinander, sage ich. Wir gehören da auch dazu. Die Kleine versteht nicht. Es gelingt mir nicht zu erklären, wie wir da hineingehören. Aber wir tun es. Auf welche Art auch immer. Wir gehen zum erstbesten Haus. Zwei Schaufeln haben wir dabei und ein Werkzeugkasten. Jan hat seinen Blaumann angezogen. Das Haus hat zwei Hälften. Unten ist es dunkel, vom Dreck verhüllt, das obere Geschoss leuchtet blendend weiß. Eine Hausecke scheint eingesunken, als hätte das Haus Schlagseite. Im Innern hört man eine Pumpe laufen. Die Straße hinab ergießt sich ein Schwall zähes, braunes Wasser. Eine Frau ist im Vorgarten damit beschäftigt, Sachen aus- oder in Kisten zu sortieren. Als wir uns nähern, schiebt ein Mann eine Schubkarre voll Steinen und Erde über ein Brett aus dem Haus. »Ahoi«, sagt Jan und winkt. Der Mann schaut auf, die Schubkarre schwankt, aber er schafft es, das Brett herunter. Er setzt ab, mustert uns und verschwindet nach drinnen. Vor uns bauen sich drei Männer auf. Der, den wir schon kennen, die anderen beiden genauso schlaksig mit denselben feinen blonden Haaren. Alle dreckverschmiert, mit dunklen Augenringen, die Augen halb stechend, halb müde. »So Leute wie euch brauchen wir hier nicht«, sagt der Vater. »Du scheiß Tscheche! Ihr habt die Staudämme aufgemacht und du traust dich hierher!« Aus den Nachbarhäusern schauen sie herüber. »Eine feine Gesellschaft hast du dir da ausgesucht, du Krüppel von einem Tischler. Macht euch weg, sonst gibt's aufs Maul!« Aus den anderen Häusern kommen Leute herauf. Jan lässt die Schaufeln fallen. Ich setze den Werkzeugkasten ab. Alle drei beginnen wir rückwärts den Hang hinaufzugehen. Steine beginnen zu fliegen, Äpfel, Stücke von Brettern, Nägel. Ein Regen von Dingen. Ich ducke mich, sehe aus dem Augenwinkel Vito zu Boden sinken. Jan stellt sich hinter mich, breitet die Arme aus. Ich lade mir Vito auf den Rücken. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ihn noch ein Stein trifft. Weiß nicht, wie ich mich selbst auf den Beinen halten soll. Jan keucht hinter mir. Ein Apfel prallt von ihm ab, einige Nägel und Kiesel. Es dauert nicht lange, bis Vito wieder erwacht. Wir haken ihn unter und wanken hinauf, den Feldern und dem Waldrand zu. Drei Jungs laufen uns in einiger Entfernung nach. Wenn wir uns kurz ausruhen, bleiben sie stehen und starren uns an. Als die Stadt, die keine ist, außer Sicht ist, verschwinden sie. Jans Blaumann ist befleckt mit Öl und dem Saft der geplatzten Äpfel. Holzsplitter stecken im Stoff. Ein Nagel ist hängen geblieben. Jan ist fieberhaft dabei, sich abzuklopfen, die Splitter herauszuziehen. Er schüttelt sich und schnaubt. Wir gehen noch einige Meter Richtung Fußballfeld, dann lässt Vito sich ins Gras fallen. Er betastet Stirn und Schläfe, birgt das Gesicht in den Händen. Alle haben sie gewusst, wer wir sind. Ein Tscheche, ein Zugezogener, ein Einbeiniger. Wir halten die Straße im Blick, aber niemand kommt. Der große Jan ist eingefallen, in sich zusammengesunken. Er sitzt neben Vito und massiert sich die Hände. »Ich muss nachdenken«, sage ich. »Mach, was du willst«, sagt Vito. »Hier habe ich eine Geschichte für euch«, sage ich, und beginne Jan und Vito zu erzählen, wie ich nach dem Kindersitz getaucht bin und ihn dann hier ins Gebüsch geworfen habe, weil ich nichts mehr mit ihm anzufangen wusste. Aber jetzt weiß ich, was mit dem Sitz zu tun ist. Ich lege alles in die Schubkarre. Spaten, Hacke, Rechen, Eimer, Handschuhe, einige Messer, Spachtel, Wasser und Bier. So ziehen wir hinaus über die Felder Richtung Wald. Vito und Jan rauchen, was das Zeug hält. Ich bin mit der Schubkarre beschäftigt, aber mir werden die Arme nicht lang wie damals. Ich muss nur aufpassen, dass nichts herausfällt, wenn ich in eine Rinne drifte oder Schwung hole für ein steileres Stück. Bald sind wir im Wald. Das Riff türmt sich steil auf. Die Hagebutten stechen rot aus den Gebüschen hervor. Es riecht morgendlich feucht. Langsam gehen wir auf den Überhang zu, als könnte jeden Moment jemand aus dem Zwielicht hervorspringen oder ein Hund um die Ecke kommen. Aber es passiert nichts dergleichen. Der Wald ist genauso gespenstisch leer wie überall. Der Geruch ist verschwunden. Überall liegt Müll zwischen den Stämmen und Felsblöcken. Jan lässt sich Zeit. »Nach dem ganzen Rumgesitze wieder mal laufen«, sagt er und haut mir auf die Schulter. Es dauert eine Weile, bis sich unsere Augen an das Dämmerlicht in der Nordseite gewöhnen. »Meine Fresse«, sagt Jan, nimmt einen Spachtel und beginnt die Seitenwände des Überhangs abzureiben. Schicht um Schicht Bilder trägt er ab. Manche sind so tief geritzt, dass Jan sich mit dem ganzen Gewicht gegen die Wand stemmt. Einige Minuten und der Schweiß beginnt sein Hemd dunkel zu färben. Vito und ich bücken uns mit Schaufel und Rechen unter den Überhang, sieben den Sand durch, sieben Stück um Stück Müll aus und seien die Reste noch so klein. Ecken von Plastiktüten, Verpackungen, verkohltes Papier, das jemand zum Anheizen der Feuerstelle benutzt hat. Jan reibt wie besessen den Sandstein, aber die Fläche, die er gereinigt hat, ist verschwindend, im Gegensatz zu den verbleibenden Bildern, die mir ein Kloß im Hals machen und eine schwere Übelkeit in der Magengrube. Als Vito und ich die erste Schubkarre gefüllt haben, kippen wir alles auf die Feuerstelle und wenden uns dem Wald zu. Block um Block umrunden wir, haken mit den Rechen den Sand durch, greifen mit den Handschuhen ins Heidelberggestrüpp. Zwei Bundeswehrhubschrauber donnern über uns weg. Einmal denke ich, Rehe im Unterholz zu erkennen. Sonst liegt der Wald um uns ohne Bewegung. Wir trinken nicht und wir essen nicht. Der Müllhaufen in der Feuerstelle wächst. Jan sieht aus, als wäre er gerade aus dem Wasser gestiegen. Seine sonst so widerspenstigen Haare kleben ihm am Kopf. Auch Vito und ich haben trotz der Handschuhe Blasen an den Händen. Sand ist mir in den Mund geraten. Es knirscht zwischen den Zähnen. Es dämmert, als wir das letzte Hakenkreuz auslöschen. Wir sind vollkommen verdreckt. Unsere Gesichter matt geworden, mit Ruß beschmiert, dass wir schwarze Ringe unter den Augen tragen, die an eine Bemalung erinnern. Aber am Ende lächeln wir. Wir nehmen 3 frische Steine und wischen, gemeinsam den letzten Rest Malerei davon. Der Sandstein ist wieder gelb und körnig, wie abgeschmirgelt von der Erosion. Als wir heimkommen, stehen nur noch 2 Alte in unserer Straße. Es ist nicht zu sagen, ob sie zufällig da sind oder die Nachhut all dessen sind, was uns in den letzten Tagen passiert ist. Sie rümpfen die Nase, aber sagen nichts. Wir gehen gebeugt, wie aus einer seltsamen Schlacht entronnen. Unter den Obstbäumen strecken wir uns ins Gras. Es gibt immer noch genug zu essen, aber weniger Dinge als sonst. Die Vorräte von Brigitte und Jan neigen sich langsam dem Ende zu. Als wir uns schlafen legen, bettet Christina die Kleine an den Rand des Zells und kommt direkt neben mich. »Wir müssen ihn mitnehmen«, sage ich. Ich habe der Kleinen gesagt, dass wir ein Lagerfeuer im Wald machen. Christina und Brigitte sind mit den Kisten beschäftigt. Wir haben alles so vorbereitet, dass die Kleine den Haufen anzünden kann. Außen herum haben wir Äste geschichtet, in die Zwischenräume Papier gesteckt, dass das Innere kaum zu sehen ist. Wir bauen der Kleinen mit einem Lappen, Papier und einem Stock eine Art Fackel, damit sie sich nicht verbrennen kann. Sie geht um den Haufen herum, hält da und dort die Fackel hinein. Es knackt und zischt. Dünne Rinnsale Rauch steigen empor, bis die Hitze größer wird. Es prasselt. Die Flammen züngeln eifrig. Zum Schluss werfen wir auch die Fackel hinein, stehen alle beisammen und schauen wie hypnotisiert ins Wechselspiel von Orange und Gelb. Die Kleine ruht breitbeinig neben mir und lächelt. Sie ist stolz, dass sie Feuer gemacht hat. Äpfel und Schokolade haben wir mitgebracht. Nach einer Stunde ist alles heruntergebrannt und die Kleine von der Aufregung schläfrig. Jan lädt sie sich auf die Schultern. Sie muss packen gehen. Als wir ihr gesagt haben, dass sie nicht ihr ganzes Spielzeug mitnehmen kann, ist sie in Tränen ausgebrochen. Jetzt ist es an Vito und mir, sein Auto vom Forstweg unter der Höhle zu holen. Wir sind schnell unterwegs. In den letzten Tagen habe ich immer Schuhe getragen. Als wir in die Forststraße einschwenken, die wir damals auch mit dem Moped genommen haben, hält Vito an. »Hier«, sagt er, »dein Tier.« Er reicht mir einen Habicht, der auf einem Ast sitzt. »Du bist immer da oben gekreist, aber jetzt bist du näher gekommen.« Vitos Auto ist unversehrt. Vito hat kein Radio und auch sonst gab es nichts zu holen. So fahren wir die mit Betonplatten ausgelegten Wege ab. Kommandant Vito jetzt tatsächlich am Steuer. Die Luft faucht zum Seitenfenster herein. Wenn wir schnell fahren, entsteht ein Rhythmus, ein hohes Trommeln, wie der Anfang eines Liedes. Das Schlagzeug eilt voraus. Jeden Moment muss die Melodie einsetzen, aber die Melodie ist nur in mir. Ich schaue Vito von der Seite an. Die Landschaft rauscht vorbei. Ich atme leichter. Ich atme so leicht, dass mir Tränen in die Augen steigen. Christina und ich liegen im Wohnzimmer wach nebeneinander. Die Kleine hat die Kiste mit Vitos Tieren neben sich gestellt. Ihr Atem geht regelmäßig. Das Haus ist still. Man könnte denken, es gibt nur uns 3 hier. Niemand sonst drin, niemand sonst draußen. Aber so ist es nicht. Auch Vito ist mit seinem Auto unter die Bäume gefahren. Er schläft darin. Jan und Brigitte sind oben, wir hier unten. Ich bin froh darum. Ich mag nicht mehr in diesen Räumen sein. Sie haben nichts mehr mit mir zu tun. Wir lassen das Haus offen. Soll kommen, wer will. Die Hutablage liegt voll mit Taschen und Dingen. Vorn tippt Jan kurz die Warnblinkanlage an, als wollte er sagen, jetzt ist es an uns oder was noch. Christina fährt, ich an ihrer Seite. Die Kleine hinten auf ihrem Sitz, den wir mit Decken und Kissen wiederhergestellt haben. Vito neben ihr, mit seinen zwei Beinen, dem alten und dem neuen. Wenn einer auf meinem Feld säße, dann sehe er zwei Autos hoch ins Gebirge Richtung Grenze fahren. Um die kleine Gesellschaft von Leuten herum, alles vollgeladen. Aus dem Kofferraum ragen einige Dinge. Auf dem einen Dach ist ein Tisch umgedreht festgezurrt. Auf dem anderen drei Matratzen. Alles, was zu retten. Alles, was vorzubringen war. Aber mit dem Hochwasser hat das nichts zu tun. Unten im Tal sind die Häuser brüchig geworden. Unter den Straßen ist das alte Land zum Vorschein gekommen. Die Pumpen brummen Tag und Nacht. Auch hier oben alles zerstört. Selbst dort, wo das Wasser nicht war.